Thema beschäftigte heute 6 Stunden lang die beiden mächtigsten Männer der Welt. Wie kann der irakische Diktator Saddam Hussein in die Schranken gewiesen werden? US-Präsident Bush und sein sowjetischer Kollege Gorbatschow verlangen, Bagdad muss sofort seine Truppen aus dem besetzten Kuwait zurückziehen. Die Frage ist nur, wie die Supermächte ihre Forderungen durchsetzen wollen. Bush und Gorbatschow gaben keine Antwort darauf, auch nicht bei ihrer Schlusspressekonferenz in Helsinki, wo die beiden Präsidenten eine Erklärung verteilen ließen. In ihrer gemeinsamen Erklärung sagten sie, die irakische Aggression dürfe nicht toleriert werden. Beide setzten sich dafür ein, dass die 5 UNO-Resolutionen angewendet werden. Bush und Gorbatschow forderten Saddam Hussein auf, sofort alle Geiseln im Irak und in Kuwait freizulassen. Sätze, die beide vor diesem Treffen auch schon gesagt hatten. Sicher ist, Saddam Hussein hat heute alles noch einmal schriftlich, und zwar von beiden Großmächten. Insofern hat sich zu gestern schon einiges geändert. Gorbatschow, den Saddam Hussein gestern noch mit einem offenen Brief über das Fernsehen verlesen auf seine Seite ziehen wollte, hat heute dem irakischen Diktator eine kräftige Abfuhr erteilt. Anders als Präsident Bush will Gorbatschow jedoch noch eine stärkere Rolle der UNO erreichen. Eigene Truppen werden die Sowjets nicht in die Golfregion schicken. Die USA hat mit Sicherheit darauf gebaut, denn gestern hat es noch Gerüchte gegeben, die Russen beteiligen sich an den multinationalen Truppen. Beide Präsidenten haben noch einmal betont, dass die Krise auf jeden Fall friedlich gelöst werden muss. Es gibt aber Meinungsverschiedenheiten bei der Vorgehensweise. Die Sowjets, sogar Präsident Gorbatschow bekannt, hätten auf verschiedenen Wegen Kontakte mit Saddam Hussein aufgenommen. Sie wollen ihm klar machen, dass er Auswege aus der Krise finden muss. Die Unterstützung der Sowjets sei ihm dann sicher. Gorbatschow setzt auch auf die Arabische Liga. Nur mit den Arabern könne der Konflikt gelöst werden. Was die Frage der russischen Militärberater im Irak angeht, gab Gorbatschow bekannt, dass diese den Irak verlassen werden. Schon sei die Zahl von ehedem 160 auf 150 verringert worden. Diese Antwort wird den US-Präsidenten nicht voll zufriedengestellt haben. Die Amerikaner hätten es gerne gesehen, wenn die Militärberater aus der Region ganz verschwinden würden. Gorbatschow hatte sich allerdings nicht sehr präzise ausgedrückt. Deshalb weiß man auch nicht, ob mit dem Satz, sie werden den Irak verlassen, ein Zeitplan verbunden ist oder nicht. Vor diesem Minigipfel hatte man immer wieder betont, die Berater erfüllen ihre Verträge, danach kehren sie in die UdSSR zurück. Für Gorbatschow muss enttäuschend gewesen sein, dass die Amerikaner keine konkrete Wirtschaftshilfe für die UdSSR in der Tasche hatten. Bush entschuldigte sich damit, dass er sagte, angesichts der eigenen wirtschaftlichen Probleme in den USA könne man keine großen Schecks ausstellen. Das war aus Helsinki Gunnar Schulz-Burkel. Bush und Gorbatschow sind inzwischen aus der finnischen Hauptstadt abgeflogen. Das Auswärtige Amt in Bonn veröffentlichte am Abend eine Erklärung zum Gipfel. Darin heißt es unter anderem, die Bundesregierung sieht sich in ihrer Auffassung bestätigt, dass die Entschließung der Vereinten Nationen gegen den Irak ohne Wenn und Aber durchgesetzt werden muss. Welche Reaktionen nach dem Gipfel aus dem Nahen Osten zu hören sind, außer Mann dazu Ulrich Tilgner. Die Erklärung von Helsinki wird an der aktuellen Situation in der Golfregion wenig ändern, denn der Druck auf Irak wird sich in absehbarer Zeit nicht erhöhen. Präsident Saddam Hussein hat seine Bevölkerung auf eine lange Auseinandersetzung eingeschworen. Es wird Kritik aus Bagdad an der Zusammenarbeit der Supermächte in der Kuwait-Frage geben, aber Irak dürfte vorsichtig reagieren und die Politik fortsetzen, bei der Konfrontation mit den USA Zeit zu gewinnen. Diese Zeit wird genutzt, um die Einverleibung des besetzten Scheichtums weiter voranzutreiben. Die Gegner Iraks in der arabischen Welt, die von Ägypten und Saudi-Arabien angeführt werden, dürften mit den Ergebnissen des Helsinki-Treffens hochzufrieden sein. Ihre Forderungen sind in der Gipfelerklärung aufgenommen worden. Dass US-Präsident Bush ausdrücklich erklärt hat, für die kommende Zeit kriegerische Mittel zur Lösung der Covid-Krise auszuschließen, ist ihnen nur recht. Vor allem Ägypten und Syrien, die eigene Soldaten an der Seite der US-Truppen in Saudi-Arabien stationiert haben, können Kritik aus der arabischen Welt einfacher zurückweisen, dass sie sich an Angriffsvorbereitungen gegen Irak beteiligen würden. Ein Professor der Universität in der jordanischen Hauptstadt Amman erklärte mir vor wenigen Minuten, er werte das Ergebnis von Helsinki als erstes Zeichen, dass die Supermächte langfristig bereit seien, doch die Besetzung Kuwait zu akzeptieren. Die Zeit arbeitet für Irak, meinte er, das Ergebnis für Saddam Hussein zu nutzen wissen. Saddam Hussein hat mit seiner Invasion in Kuwait und seiner starren Haltung die beiden Supermächte der Welt auf den Plan gerufen. Bush und Gorbatschow haben dem Tyrannen von Tigris die gelbe Karte gezeigt. Das war der Gipfel. Der Kommentar von Ernst Alfred Reiß. Der Gipfel in Helsinki hat den bisher einmaligen politischen Schulterschluss der beiden Supermächte angesichts einer gefährlichen internationalen Krise des Golfkonflikts bekräftigt. Insofern kann Präsident Bush das Treffen mit Präsident Gorbatschow als einen wichtigen Erfolg verbuchen. Aber es sind auch viele Fragen offen geblieben. Die fast nahtlose Übereinstimmung zwischen Bush und Gorbatschow gilt nur für eine politisch-diplomatische, eine friedliche Lösung. Die Beschlüsse der UNO sollen lückenlos befolgt werden, einschließlich der Blockade des Irak, die noch verschärft werden könnte. Sein bedingungsloser Rückzug aus Kuwait, die vollständige Wiederherstellung des Zustands vor der Aggression vom 2. August, die Freilassung aller Geiseln sind für Washington wie für Moskau unverzichtbare Forderungen. Aber auf die Frage, was geschieht, wenn alle Sanktionen fruchtlos bleiben, wenn militärische Gewalt sich als letztes Mittel anbietet, Saddam Hussein in die Knie zu zwingen, hat es in Helsinki keine Antwort gegeben. Präsident Bush ist wie Gorbatschow für den friedlichen Weg, er schloss aber wiederum keine Option aus. Gorbatschow hat demonstrativ die Möglichkeit einer militärischen Lösung nicht zur Kenntnis genommen. Er nimmt den gewaltigen amerikanischen Truppenaufbau am Golf hin, er vertraut dem Wort von Bush, dass diese Streitkräfte keinen Tag länger als nötig am Golf bleiben würden. Aber er und seine Generale in Moskau haben offensichtlich noch kein abschließendes Urteil darüber gefällt, wie sich das strategische Gleichgewicht verändern würde, sollte Amerikas gewaltige Militärmacht zum Einsatz kommen. Man muss dies im Zusammenhang sehen mit dem inneren Zerfall der Sowjetunion und dem Verlust all ihrer Positionen in Mittel- und Osteuropa. Auch im geostrategisch so wichtigen Nahen Osten den Amerikanern allein das Feld zu überlassen, kann die sowjetische Führung sich nicht, noch nicht jedenfalls, vorstellen. Helsinki hat also den Druck auf Irak verstärkt, aber den Vereinigten Staaten keineswegs freie Hand für ein Vorgehen nach eigener Wahl gegeben. Das muss kein Nachteil sein, so viel steht auf dem Spiel, dass Zurückhaltung äußerst geboten ist. Letztlich freilich wird es von Saddam Hussein abhängen, ob die Krise zum Krieg eskaliert und ob dann die amerikanisch-sowjetische Entente auch diese Belastungsprobe übersteht, ist in Helsinki offen geblieben. Der liberianische Präsident Doe ist nach Angaben des britischen Senders BBC von Anhängern des Rebellenführers Johnson in Monrovia festgenommen worden. Dabei sei der Präsident verletzt worden, hieß es. Doe und Johnson hätten sich gemeinsam im Hauptquartier der westafrikanischen Friedenstruppe aufgehalten, als die Kämpfe ausgebrochen seien. Während des Feuergefechts seien mehr als 60 Männer getötet worden, die meisten von ihnen gehörten zur Leibwache des Präsidenten. Inzwischen soll sich Johnson zum amtierenden Staatschef erklärt haben. Zum ersten Mal seit dem Kriegsende 1945, damals nach dem Bruch ihres Bündnisses auf Zeit. Die neue Gemeinsamkeit in diesen Tagen wird aber auch wieder bestimmt durch einen kriegerischen Konflikt, den Konflikt nämlich der internationalen Staatengemeinschaft mit dem Irak Saddam Husseins, einem noch lokal begrenzten Konflikt, in dem aber, wie viele voraussagen, die Konflikte der Zukunft schon angelegt sind, die drohenden Auseinandersetzungen zwischen der nördlichen reichen und der südlichen armen Halbkugel auf unserem Globus. Der Tag nach dem Gipfel von Helsinki und die Golfkrise, beides wird uns erneut in dieser Sendung zu beschäftigen haben. Unsere weiteren Themen. Verteidigungsminister Stoltenberg zur Zukunft der Bundeswehr. Oskar Lafontaine mit einer Bilanz seiner USA-Reise. Der oberste Sowjet in Moskau debattiert Auswege aus der Wirtschaftskrise. Nach der Festnahme von Samuel Doe, wie geht es weiter in Liberia? In Bukarest begann heute der Prozess gegen den Securitate-General Vlad und zum Schluss schauen wir noch einmal nach Ostberlin. Dort gibt es Verwirrung um die Einbürgerung von Hongkong-Chinesen in die DDR. Zunächst aber zu den Reaktionen auf den Helsinki-Gipfel vom Wochenende. Heute unterrichtete US-Außenminister James Baker seinen NATO-Amtskollegen über Verlauf und Ergebnis der sowjetisch-amerikanischen Gespräche. Am Nachmittag dann kristallisierte sich die Linie heraus, mit der die NATO-Staaten die Golfkrise bewältigen wollen. Unser Belgien-Korrespondent Burkhard Birke fasst zusammen. Die NATO-Staaten streben nach Kräften eine friedliche Lösung des Golfkonfliktes an. Ein Militärschlag gegen den Aggressor Irak scheint aus heutiger Sicht die letzte Option. Der gezielte Einsatz militärischer Mittel sollte und müsste auch erst die entsprechende Rückendeckung der Vereinten Nationen haben, gab NATO-Generalsekretär Manfred Werner im Anschluss an die heutige Sitzung zu verstehen. Zunächst haben sich die Mitglieder des westlichen Bündnisses heute darauf verständigt, alles zu tun, um das Embargo, die Sanktionen gegen den Irak, möglichst wasserdicht zu machen. Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher: Wir werden alles in unseren Kräften Stehende tun, um die internationale Koalition, die Friedenskoalition zur Durchsetzung der Entscheidungen der Vereinten Nationen weiter zu festigen. Dazu gehört die Bereitschaft der Bundesregierung, die Vereinigten Staaten weiterhin und die anderen beteiligten Länder zu unterstützen, auch mit der Bereitstellung von Transportkapazitäten. Details will die Bundesregierung am kommenden Wochenende mit US-Außenminister James Baker besprechen, wenn dieser in die Bundeshauptstadt kommt. Auch andere Staaten haben heute bereits zusätzliche Unterstützung zugesagt. Belgien schickt weitere Flugzeuge für den Flüchtlingstransport, Griechenland 3 Schiffe. Die Dänen wollen Ägypten 2 große Schiffe für den Truppentransport nach Saudi-Arabien zur Verfügung stellen. Und Norwegen hat humanitäre Hilfe angekündigt. Die Golfstaaten Saudi-Arabien, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate werden, wie US-Außenminister Baker ankündigte, 12 Milliarden Dollar bereitstellen. Die Hälfte davon zur Unterstützung der militärischen Anstrengungen, vor allem der USA in der Region. Der Rest soll den wirtschaftlich von der Krise am stärksten betroffenen Ländern zugutekommen. Auch die EG-Staaten haben ja bereits am Wochenende in Rom ihre Bereitschaft zu umfassender Wirtschaftshilfe vor allem an Ägypten, Jordanien und die Türkei signalisiert. Im Gespräch ist 1 Milliarde Mark, genaue Zahlen müssen für dieses Jahr jedoch noch fixiert werden. Wirtschafts- und humanitäre Hilfe sind freilich nur die eine Seite gemeinsam getragener Verantwortung, gab US-Außenminister Baker zu verstehen. Er würde die Entsendung zusätzlicher Bodentruppen in die Region durch andere Staaten ausdrücklich begrüßen, selbst wenn dies nur ein symbolischer Beitrag wäre. Momentan zeichnet sich jedoch bei den noch nicht am Golf in derart direkter Form engagierten Staaten keine Bereitschaft zu einem solchen Solidarbeitrag ab. Dennoch kann nichts über die Entschlossenheit der NATO-Staaten hinwegtäuschen. Der Konsultationsmechanismus innerhalb der NATO funktioniert. Die Koordination übernimmt jetzt für die europäischen Bündnisstaaten die Westeuropäische Union, die WEU. Als Bündnis könnte die NATO bekanntlich auch nicht am Golf selbst aktiv werden. Was zählt, ist die Solidarität im Rahmen derer jedes Mitgliedsland, das in seinen Kräften und Möglichkeiten Stehende unternimmt. Klar ist dabei, dass keine Lösung am Golf akzeptiert wird, bei der nicht die UNO-Resolutionen in vollem Umfang respektiert werden. Während also die NATO-Staaten noch einmal die Entschlossenheit des Westens demonstrieren, den Irak nicht aus seiner Bringschuld gegenüber den Vereinten Nationen zu entlassen, bleibt der Irak seinerseits nicht untätig. Der amerikanisch-sowjetische Gipfel bildete am Wochenende den einen Pol im internationalen Golfkrisenszenario. Auf der anderen Seite aber suchte die irakische Diplomatie unverdrossen nach Verbündeten, notfalls, wie vorhin in den Nachrichten gehört, mit dem Lockmittel kostenloser Öllieferungen. Aus der jordanischen Hauptstadt Amman jetzt der Tagesbericht zur Golfkrise von Marcel Pott. Einen Tag nach dem Gipfeltreffen von Helsinki haben sich die langjährigen Kriegsgegner Iran und Irak auf die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen geeinigt und vereinbart, den Friedensprozess so bald wie möglich formal abzuschließen. Der irakische Außenminister Tariq Aziz bewertete seine Gespräche mit der iranischen Führung als positiv, ernsthaft, praxisorientiert und freundlich. Aus der Darstellung der iranischen Medien über den Besuch des irakischen Außenministers ist hingegen nichts zu entnehmen, dass es Bagdad gelungen wäre, Teheran zu einer Änderung seiner Haltung in der Kuwait-Frage zu bewegen. Ebenso wenig ist ersichtlich, dass der Iran nunmehr bereit sein könnte, das von den Vereinten Nationen verhängte Handelsembargo gegen den Irak zu unterlaufen. Saddam Hussein, der im vergangenen Monat faktisch alle iranischen Bedingungen für einen Friedensschluss akzeptiert hatte, wollte mit Hilfe seines Außenministers gerade in diesem Punkt den Beistand des vormaligen Erzfeindes erwirken. Irans Präsident Rafsanjani, der Tariq Aziz vor dessen Heimflug empfangen hatte, machte jedoch deutlich, dass Teheran zwar einen umfassenden Friedensschluss mit Bagdad erstrebe, aber deshalb nicht so weit gehe und seine Position in der Golfkrise revidiere. Der Iran hat die irakische Annexion Kuwaits wiederholt verurteilt und Radio Teheran hat heute nochmals in einem Kommentar bekräftigt, dass der Iran sich an das Handelsembargo gegen den Irak halten werde. Angesichts der scharfen Kritik des radikalen Flügels innerhalb des islamischen Regimes an der militärischen Präsenz der USA in Saudi-Arabien sowie der gegenwärtigen Übereinstimmung der irakisch-iranischen Interessen hinsichtlich der Ölpreispolitik auf dem Weltmarkt bleibt abzuwarten, wie sich die eingeleitete Normalisierung zwischen den ehemaligen Kriegsgegnern auf die Golfkrise auswirkt. Während einige Beobachter im Nahen Osten das Ergebnis von Helsinki als Hoffnungsschimmer für die Erhaltung des Friedens am Persischen Golf werteten, betonten andere, der irakische Herrscher Saddam Hussein könne nun zunächst einmal Luft holen, da die militärische Option zur Lösung der Golfkrise bis auf Weiteres ausgeschlossen erscheine. Eine Reihe von arabischen Tageszeitungen am Golf bezeichnete die Gipfelerklärung von Helsinki als letzte Warnung an Saddam Hussein. Die kuwaitische Exilregierung ging so weit und erklärte, nur ein militärischer Schlag würde den irakischen Herrscher zur Raison bringen. Dagegen zu glauben, er ließe sich durch das Handelsembargo zur Einsicht bringen, sei eine unrealistische Einschätzung. Die jordanische Presse, die den Irak generell unterstützt, meinte mehr oder weniger gleichlautend, das Gipfeltreffen zwischen Bush und Gorbatschow habe die Befürworter des Krieges isoliert, wodurch die Chancen für eine arabische Lösung der Golfkrise gestiegen seien. Krise, meine Damen und Herren, hat einen anderen Krisenherd beinahe ein wenig in Vergessenheit geraten lassen. Gemeint ist der Bürgerkrieg in dem westafrikanischen Land Liberia. Nach monatelangen blutigen Kämpfen ist nun der amtierende Präsident Samuel Doe in die Gefangenschaft seines Gegenspielers Prince Johnson geraten. Viele rätseln jetzt, wie es in Monrovia weitergehen soll. Zu den Hintergründen Gerd Meuer. Festgenommen wurde der 1980 durch einen blutigen Putsch an die Macht gelangte frühere Sergeant und selbsternannte General Samuel Doe, als er zum ersten Mal seit Monaten seinen umzingelten Führerbunker in der Hauptstadt Monrovia verließ. Angeblich, um Verhandlungen mit dem Chef der westafrikanischen Friedenstruppe aufzunehmen. In dessen Hauptquartier soll es dann zu einer Schießerei gekommen sein, bei der 64 Menschen getötet wurden. Der noch bis vor kurzem von den USA gestützte Diktator selbst kam jedoch mit Schüssen in beide Beine davon, wurde dann aber prompt vom Rebellenführer Prinz Johnson festgenommen. Der will ihm umgehend den Prozess machen lassen. Sich selbst hat Johnson bis zur Installierung einer Interimsregierung bereits zum Übergangspräsidenten ernannt. Mit Prinz Johnson hat der Führer der jüngeren und kleineren Rebellenorganisation in Liberia fürs Erste gesiegt. Johnson war es auch, der vor einigen Wochen kurzfristig weiße und schwarze Geiseln nahm. Dies mit dem erklärten Ziel, derart das Eingreifen einer afrikanischen Friedenstruppe in den mörderischen Bürgerkrieg zu erzwingen. Die erste Truppe dieser Art in der Geschichte des unabhängigen Afrika hat ihm dennoch zu einem jetzigen Erfolg verholfen. Anführer der größeren Rebellentruppe NPFL ist sein früherer Chef und Kampfgefährte Charles Taylor, ein ebenso dubioser Warlord oder Killer wie der soeben festgenommene Doe. Taylor hat bereits geschworen, Johnson und der Friedenstruppe einen Kampf bis zur letzten Patrone um den Endsieg zu liefern. Die westafrikanische Friedenstruppe hat sich gegen anfängliche logistische Schwierigkeiten inzwischen fest in Liberias Hauptstadt Monrovia etabliert. Sie sichert zumindest die Mehrheit der afrikanischen Ausländer vor der mordenden Soldateska beider Seiten im Bürgerkrieg des Landes mit dem einstmals vielversprechenden Namen Liberia, das Land der Freien. Gemeint waren damit vor 160 Jahren die in den USA befreiten und an Westafrikas Küste rückgesiedelten Negersklaven. Doch Freiheit, Sicherheit oder gar Überleben sind auch nach der Festnahme des fast ein Jahrzehnt von den USA ausgehaltenen Massenmörders Doe keineswegs gesichert. In Doe's Führerbunker soll es noch an die 1000 Lanzer von Doe's kleinem Stamm der Crew geben. Und die werden ohne Zweifel bis zur letzten Patrone kämpfen, da sie von den Rebellen nur den sicheren Lynchtod zu erwarten haben. Es sei denn, die vor Ort befindlichen US-Marines würden sie doch noch, wie von ihnen gefordert, auf die vor der Küste liegenden amerikanischen Schiffe und weiter ins Exil in Sicherheit fliegen. Doch wer in Afrika will schon diese fehlgeleiteten Killer haben? Die größere Gefahr für den Frieden aber stellen die Mannen Charles Taylors dar, der ihr Chef sich nun um den bereits sicher gewähnten Sieg betrogen fühlt. Solange der vom Friedenspräsidenten der benachbarten Elfenbeinküste Ufuetwani, der hat heute gerade den Papst zu Besuch, mit Waffen versorgt wird, kann er weiter Unheil im Kautschuk- und Eisenerzland Liberia anrichten. Der Kampf eines jeden gegen jeden ist in Liberia noch längst nicht beendet. Vor wenigen Minuten, meine Damen und Herren, meldete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf die BBC-Korrespondentin Elizabeth Blunt, dass Doe's verstümmelte Leiche in einem Krankenhaus in Monrovia gefunden worden sein soll. Die Lage in Liberia bleibt also unübersichtlich. Themenwechsel. In der Reihe derjenigen Länder Ost- und Südosteuropas, die sich im vergangenen Jahr von ihren spätstalinistischen Regimen befreit haben, steht Rumänien an letzter Stelle. Dort verlief im Dezember der Umsturz am blutigsten, sind die Nachwehen des Unterdrückerstaates von Ceausescu immer noch zu spüren. Die Securitate, der Staatssicherheitsdienst, hatte das Land und die Bevölkerung bis zuletzt eisern im Griff. Nun aber wird der Securitate-Führung der Prozess gemacht. Heute etwa begann der Prozess gegen den General Vlad. Was ihm die Anklage vorwirft, erfahren Sie von Thomas Gerlach. Wie in vergleichbaren Verfahren der Vormonate lautet auch im Prozess gegen Generaloberst Julian Vlad die Anklage eher nebulös auf Beihilfe zum Völkermord. Dahinter verbirgt sich folgendes Ereignis. Mitte Dezember vergangenen Jahres solidarisierten sich Bürger der westrumänischen Stadt Timișoara mit dem Pfarrer der ungarischen Minderheit Laszlo Tökes gegen die Staatswillkür. Daraus erwuchs die rumänische Revolution. Den Befehl zur blutig niedergeschlagenen Demonstration in Temeswar, so der ungarische Name der Stadt, soll Julian Vlad gegeben haben, damals Chef des berüchtigten Geheimdienstes Securitate. Bei den Auseinandersetzungen zwischen Staatsmacht und Demonstranten sind eine unbekannte Zahl von Menschen getötet und verletzt worden. Wie viele es wirklich waren, wird wohl nicht mehr zu ermitteln sein. General Vlad hat das ihm zur Last gelegte Verbrechen an anderer Stelle einmal dementiert. Ein weiterer Anklagepunkt wirft dem früheren Securitate-Chef vor, er habe im Exekutivkomitee der KP damals das brutale Vorgehen gegenüber den Demonstranten ausdrücklich gebilligt. Darüber ist es heute gleich zu Prozessbeginn in Bukarest zu einem Verfahrensstreit gekommen. Seit Juli läuft nämlich bereits der sogenannte Bonzen-Prozess, in dem mehr als 20 politische Entscheidungsträger aus diesem Komitee angeklagt sind. Einer von ihnen ließ heute durch seinen Anwalt fordern, Vlads Verfahren solle mit dem der übrigen zusammengezogen werden. Aber genau diese übrigen Angeklagten haben ihrerseits strikte Trennung beantragt, und zwar mit der Begründung, Vlad habe keine politische Funktion inne gehabt und deshalb die Entscheidung des Organs nicht beeinflussen können. Es liegt auf der Hand, dass Rumäniens interessierte Öffentlichkeit solch widersprüchliche Auffassungen begierig aufnimmt. Das Verfahren gegen den General mutet schließlich auch sonst merkwürdig genug an. 3 Wochen ist es erst her, da ließ die Generalstaatsanwaltschaft erklären, Vlad werde wegen anderer, vergleichsweise minderer Delikte angeklagt. Und nicht vergessen ist in Rumänien auch dieser aufsehenerregende Vorgang aus den Dezembertagen rund um den Sturz Ceausescus. Ausgerechnet der Securitate-Chef rief am zweiten Tag der Revolution die Geheimdienstleute öffentlich dazu auf, ihre Waffen niederzulegen oder sich an die Seite der Armee gegen den Diktator zu stellen. Vlads Frontenwechsel sicherte dem General für 8 Tage sein hohes Amt. Am 30. Dezember wurde er jedoch festgenommen und sitzt seither 254 Tage in Haft. Die Monotonie wurde nur selten durchbrochen, so etwa als Vlad vor einem Gericht in Sibiu als Zeuge zugunsten des dort angeklagten Ceausescu-Sohnes Nicu ausgesagt hat. Der irakische Präsident Saddam Hussein hat heute den Staaten der Dritten Welt kostenlose Öllieferungen angeboten. Dies sei unabhängig von der Haltung ihrer Regierungen zum Konflikt Bagdads mit den westlichen Staaten, hieß es in einer über Rundfunk und Fernsehen verlesenen Erklärung Saddam Husseins. Allerdings müssten die Länder selbst für die Verschiffung des Öls sorgen. Zugleich warf der irakische Regierungschef dem Westen vor, schäbige Profite aus der Ölkrise zu ziehen, da in den vergangenen Wochen die Ölpreise bis zu 50% gestiegen seien. Saddam Hussein bezeichnete sein Angebot als einen Akt der Solidarität mit den Ländern der Dritten Welt, die, wie er formulierte, ebenso wie der Irak unter der Verachtung der Großmächte und Industrieländer zu leiden hätten. Die Regierung in Washington reagierte am Abend mit der Erklärung, die UNO-Sanktionen gegen den Irak würden auch für Erdöl gelten, egal zu welchem Preis es gehandelt oder gar verschenkt würde. Vertreter von 12 Mitgliedern der Arabischen Liga haben sich heute für eine Rückverlegung des Liga-Hauptquartiers von Tunis nach Kairo entschieden. In der ägyptischen Hauptstadt hieß es am Abend, der Umzug solle bis zum 31. Oktober abgeschlossen sein. Für November werde in Kairo eine Gipfelkonferenz der Araber geplant. An der heutigen Abstimmung nahmen der Irak und 8 weitere Mitglieder der Liga nicht teil. Es handelte sich um die Staaten, die bereits Ende August den Einmarsch der Iraker in Kuwait nicht verurteilt hatten. Israels Außenminister Levy hat jede internationale Konferenz über die Lösung des Konflikts mit den Palästinensern abgelehnt. In New York sagte Levy, Israel werde sich nicht zu einer Versammlung zwingen lassen, die in Wirklichkeit ein internationales Tribunal sein würde. Die israelische Führung wolle stattdessen direkte Verhandlungen, betonte Levy. Präsident Bush hatte bei seinem Gipfeltreffen mit dem sowjetischen Präsidenten Gorbatschow in Helsinki erklärt, unter bestimmten Umständen sei es akzeptabel, eine internationale Konferenz über den Konflikt mit den Palästinensern in den von Israel besetzten Gebieten in Erwägung zu ziehen. Die Vereinigten Staaten haben am Abend bestätigt, dass der Präsident des afrikanischen Landes Liberia, Doe, tot ist. In Washington hieß es, das Außenministerium habe aus verschiedenen Quellen erfahren, dass der 39-jährige Doe seinen schweren Schussverletzungen erlegen sei.

dass der irakische Diktator einen Anlass sieht, Israel in den Konflikt zu ziehen. Anders beurteilen naturgemäß die Palästinenser in den besetzten Gebieten die Ergebnisse. Sie unterstützen zum einen nahezu einhellig Saddam Hussein und sehen zum anderen durchaus eine Verbindung zwischen den beiden Konflikten. Sie hatten gehofft, dass die Sowjetunion sich in stärkerem Maße für sie einsetzt und sind zunächst enttäuscht. Die mögliche politische Lösung am Golf freilich bereitet nicht allen in Israel Freude. Zwar lautet die offizielle Linie Zurückhaltung und keine unerbetenen Ratschläge, doch jenseits offizieller Verlautbarungen besteht kein Zweifel daran, dass Israels Interessen weitergehend sind. Der Rückzug der Iraker aus Kuwait, also die Wiederherstellung des Status quo ante, das ist zu wenig für den Staat, der sich aus Bagdad direkt bedroht fühlt. Schließlich war es Israel, dem Saddam Hussein schon im Frühjahr drohte, er werde es mit chemischen Waffen zur Hälfte zerstören. Am Ende der Golfkrise muss aus israelischer Sicht diese Bedrohung beseitigt sein. Die Fähigkeit des Irak, chemische Waffen herzustellen und sein Nuklearprogramm müssen entscheidend reduziert sein. Nur in diesem Fall hätte die Golfkrise ein Ende gefunden, das die Israelis ruhiger schlafen lässt. Jetzt aber, nach dem Gipfeltreffen in Finnland, so sieht es ein israelischer Kommentator, jetzt kann Saddam Hussein ruhiger schlafen, denn die militärische Option, also die Wahrscheinlichkeit eines Angriffes der Amerikaner, ist in weitere Ferne gerückt. Die politische Lösung aber, wie auch immer die aussehen mag, ist für israelische Strategen in mancher Hinsicht eine bedrohliche Perspektive. Zum einen ist ihr Preis die Aufrüstung Saudi-Arabiens mit amerikanischen Waffen, wofür Israel wiederum ebenfalls aufgerüstet werden möchte, und die USA sind dazu bereit. Die Rüstungsschraube im Nahen Osten also dreht sich weiter, und für das von wirtschaftlichen Nöten gebeutelte Israel ist die Anstrengung, militärische Vormacht im Nahen und Mittleren Osten zu bleiben, kaum zu bezahlen. Dafür müssen im Zweifelsfall die USA gerade stehen. Zum anderen aber sind die politischen Perspektiven aus israelischer Sicht ebenfalls bedrohlich. Die Rechnung für eine politische Lösung der Golfkrise bezahlen zu müssen, das befürchten nicht wenige. Dann nämlich, wenn die USA sich erkenntlich zeigen müssen für das Wohlverhalten der moderaten arabischen Staaten, etwa Ägyptens und Saudi-Arabiens. Diese Länder werden fordern, dass es zu einer Lösung des Konfliktes zwischen Israel und den Palästinensern kommt und dass die USA entsprechenden Druck auf ihren Verbündeten ausüben. Der sowjetische Staatspräsident Gorbatschow ist nicht mit leeren Händen nach Moskau zurückgeflogen. Sein Kompagnon in der Weltpolitik versprach ihm Wirtschaftshilfe, und die kann er gebrauchen, denn der Übergang von der Kommandowirtschaft zur Marktwirtschaft lässt sich sehr viel schwerer an als erwartet, wenn er denn überhaupt gelingen kann. Zu viele Hindernisse, politische, bürokratische und auch noch ideologische, müssen überwunden werden. In Moskau erwartete Gorbatschow schon heute die Niederungen des sowjetischen Alltags. Der oberste Sowjet begann seine Diskussion über die Einführung der Marktwirtschaft. Aus Moskau Eduard Neumeier. Der oberste Sowjet, das Gesetzgebungsorgan der Sowjetunion, diskutiert eine Reihe von Gesetzen, die den Übergang von der kommunistischen Planwirtschaft in die regulierte Marktwirtschaft begleiten sollen. Die Spannung bezieht die heute begonnene Sitzung aus zwei Unbekannten. Kann sich Ministerpräsident Nikolai Ryzhkov halten und welches Konzept werden die Abgeordneten annehmen? Das Radikale des Reformwissenschaftlers Stanislav Schatalin, der angesichts der überwältigenden wirtschaftlichen Probleme für eine beschleunigte Einführung der Marktwirtschaft eintritt, oder dasjenige des Ministerpräsidenten Ryzhkov. Dieser hat heute in einem Interview wissen lassen, dass er das Regierungsprogramm vortragen werde. Dabei wolle er, so sagte er gegenüber einer sowjetischen Informationsagentur, einzelne Passagen des Schatalin-Programms analysieren. Das klingt nicht sehr verheißungsvoll. Und es scheint sich zu bestätigen, dass eine Erörterung des Schatalin-Konzepts im Ganzen gar nicht vorgesehen ist. Schatalin allerdings, dem man nachsagt, dass er Gorbatschow und einige von dessen Wirtschaftsberatern auf seiner Seite habe, hat noch nicht aufgegeben. Er sei bereit, sagte er derselben Agentur, die Ryzhkov interviewt hatte, jederzeit sein Programm vorzutragen, wenn dies der oberste Sowjet wünsche. Was also will Ryzhkov morgen vortragen? Die Frage stellt sich, weil das Parlament der Russischen Republik seit der vergangenen Woche das Schatalin-Konzept diskutiert. Unterstellt, dieses Konzept würde angenommen, so würden alle Beschlüsse des obersten Sowjets der Sowjetunion sinnlos sein. Sie blieben reine Theorie und ohne Chance angewendet zu werden. So ist es durchaus verständlich, dass eine Gruppe von Abgeordneten, die sich um den Leningrader Ratspräsidenten Anatoli Sobchak versammelt haben, versucht, Ryzhkov über eine Vertrauensfrage zu Fall zu bringen. Dieses Unterfangen ist auch deshalb keineswegs realitätsfern, weil sich Michail Gorbatschow vorbehalten hat, im Laufe der Beratungen sein eigenes Konzept vorzustellen. Die Gruppe um Sobchak will ihn dazu auffordern. Da Gorbatschow in den vergangenen Wochen eindeutig für die rasche Einführung der Marktwirtschaft plädiert hat, ist ihm auch zuzutrauen, dass er sich von Ryzhkov distanziert. Dies müsste dessen Sturz zur Folge haben. In dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit ist jede Mark in Moskau hoch willkommen. Wenn die heute Abend in Bonn hier und da genannte, aber nirgendwo bestätigte Zahl von 12 Milliarden Mark bundesdeutscher Finanzhilfe für den Abzug der Sowjettruppen stimmt, dann wird Bonn für jeden abziehenden Sowjetsoldaten rund 30.000 Mark auf den Tisch legen. Truppen in Krisengebiete zu entsenden, so Lafontaine, sollte die Bundesregierung besser verhindern, dass die Gegner der NATO-Verbündeten mit deutschen Waffen ausgerüstet seien. Weiter Oskar Lafontaine. Wenn der Bundeskanzler jetzt den Eindruck erweckt, bei der aktuellen Krise sollten deutsche Soldaten im Kampfgebiet eingesetzt werden, so rate ich zu größerer Zurückhaltung. Die Welt wartet nicht unbedingt darauf, dass ein größeres Deutschland als erstes wieder Soldaten an die Front schickt. Für diese Haltung habe ich auch beim amerikanischen Präsidenten und bei den Mitgliedern des Repräsentantenhauses und des Senats Verständnis gefunden. Übereinstimmung zwischen Lafontaine und dem amerikanischen Präsidenten auch in der Verurteilung der irakischen Okkupation von Kuwait und der Geiselnahme durch Irak. Wie der stellvertretende SPD-Parteivorsitzende Lafontaine heute versicherte, habe er gegenüber seinem amerikanischen Gesprächspartner betont, dass die SPD die Bundesregierung bei der notwendigen Lastenverteilung der Kosten unterstütze, die den USA durch die Krise am Golf entstünden. Differenzierter verhalte es sich hingegen mit den Kosten zur deutschen Einheit, weil diese nach Ansicht von Lafontaine nicht nur eine deutsch-deutsche Angelegenheit seien. Die Lasten, die sich daraus ergeben, sind Teil des weltweiten Burden-Sharings, auf das die Amerikaner mit Recht bestehen. Die Kosten, die mit der Stationierung und dem Abzug sowjetischer Streitkräfte auf die Bundesrepublik zukommen, nehmen Lasten, für die die westlichen Alliierten bisher insgesamt aufgekommen sind. 8 Abgeordnete der Unionsfraktion versuchen mit einer einstweiligen Anordnung des Bundesverfassungsgerichts das Rad der Geschichte zurückzudrehen und die geplante Ratifizierung des Einigungsvertrags noch zu stoppen. Heute vor einem Jahr. In der DDR tritt erstmals eine Oppositionsgruppe an die Öffentlichkeit, das Neue Forum. An der Spitze, auch wenn sie sich anfangs dagegen gewehrt hat, als Galionsfigur aufzutreten, an der Spitze Bärbel Bohley. Heute, ein Jahr danach, ist vom Neuen Forum nur noch wenig zu hören. Politik in der DDR wurde seit den Volkskammerwahlen im März von anderen gemacht. Das Ergebnis des Neuen Forums seinerzeit enttäuschend. Das Neue Forum hat die Revolution in der DDR sicher mit in Gang gebracht. Was ist aus den Aktivisten der Anfangszeit geworden? Aus Berlin, Robert Röntgen. Ein besserer Sozialismus ohne Obrigkeitsdenken und staatliche Bevormundung. Freie, selbstbewusste Menschen, die Erhaltung des Bewährten, aber Platz für Erneuerungen. Das waren die Hauptziele, mit denen das Neue Forum vor einem Jahr in der DDR an die Öffentlichkeit trat. 30 Menschen fanden sich zur Gründung dieser ersten Oppositionsgruppe zusammen, die ausdrücklich erklärte, sie wolle auf dem Boden der Gesetze und der Verfassung der DDR arbeiten. Die gestörte Kommunikation zwischen Staat und Gesellschaft müsse wiederhergestellt werden, hieß es in dem Gründungsaufruf. Alle Menschen in der DDR müssten sich an der Lösung lebenswichtiger Gesellschaftsprobleme beteiligen. Innerhalb weniger Tage unterschrieben Tausende von Bürgern den Aufruf des Neuen Forums. In den Bezirken bildeten sich regionale Vereinigungen. Auch für die Staats- und Parteiführung wurde erkennbar, dass hier Unmut und Veränderungswille der Menschen in der DDR eine Organisationsform suchten. Deswegen schlug sie hart zu, als das Neue Forum sich gesetzestreu als politische Vereinigung beim Innenministerium anmeldete. 2 der Gründungsmitglieder, Bärbel Bohley und Jutta Seidel, wurden vorgeladen und man erklärte ihnen, das Neue Forum sei verfassungsfeindlich und staatsfeindlich. Die Folge waren weitere Tausende von Unterschriften und das Innenministerium zog diese Vorwürfe wenig später zurück. Jetzt war die Sammlungsbewegung nach Ansicht der Regierung nur noch eine gesellschaftlich nicht notwendige Gruppe. Doch die Gesellschaft war anderer Meinung. Immer größer wurde der Zulauf zu der einzigen Vereinigung, die sich gegen die Allmacht des Staates auflehnte. Dabei wollte das neue Forum eigentlich keine Opposition, kein Kampfbund gegen den Staat, nicht einmal eine Partei sein. Es wollte ein Forum für Diskussionen bieten, den offenen Dialog fördern, das Informations- und Aussprachedefizit beseitigen. Das erschien vielen frühen Anhängern zu wenig. Und als dann bald neue Organisationen mit politischen Programmen und Parteicharakter entstanden, verlor das neue Forum schnell an Bedeutung. Nur mahnendes Gewissen der DDR zu sein, erschien vielen Mitgliedern zu wenig. Persönliche Auseinandersetzungen, Richtungskämpfe und politische Meinungsunterschiede machten das Forum, das im letzten Oktober die Revolution entscheidend mitgetragen hatte, danach zu einer Randgruppe. Mitbegründer Rolf Henrich verließ sie verärgert, politisch Aktivere wie Jens Reich schlossen sich mit anderen Gruppen zum Bündnis 90 zusammen und kamen in die Volkskammer. Bärbel Bohley und Ingrid Köppe, die zur Zeit des runden Tisches beeindruckte, kamen über Positionen in der Kommunalpolitik nicht hinaus. Und auch dort fühlen sich die anderen Parteien von ihnen gestört. Die Anhänger des neuen Forum wollen weiter Mahner und Gewissen sein, aber das scheint heute niemand mehr zu gebrauchen. Sie wollten das westdeutsche System und den Kapitalismus nicht. Aber der bessere Sozialismus, den sie anstrebten, ist nicht machbar. Das mögen sie immer noch nicht recht einsehen. Doch je geringer die Chancen für ihre einstigen Zukunftshoffnungen aussehen, umso störrischer und verbockter werden sie. Das neue Forum hatte ein großes Verdienst am Sturz der alten DDR-Führung, aber seine Initiatoren können sich nicht mit der für sie bitteren Tatsache abfinden, dass idealistische Revolutionäre nicht mehr gebraucht werden, wenn ein nüchternes, neues Gesellschaftssystem aufgebaut werden muss, das sich nach Möglichkeiten und Notwendigkeiten richtet. Der Platz des neuen Forums in der Geschichte ist gesichert. In Gegenwart und Zukunft scheint es keine Rolle mehr zu spielen. Das Verhältnis zwischen den USA und Syrien war lange Zeit klar. Syrien galt den Amerikanern als ein Staat, der dem Terrorismus Vorschub leistet. Syrien war der Feind der Vereinigten Staaten. Dies zumal in Zeiten, als Syrien noch von den Sowjets unterstützt wurde, dem damaligen weltpolitischen Gegenspieler der USA. Überflüssig zu sagen, dass sich die Zeiten geändert haben. Nun reist also US-Außenminister Baker am Freitag in die syrische Hauptstadt Damaskus mit dem Ziel, eine gemeinsame Position gegen den Irak festzulegen. Überraschung in NATO-Kreisen, die Erklärung von Hans-Peter Gerner. Nachdem sich Hafez al-Assad damit hatte abfinden müssen, im Zuge der Gorbatschowschen Perestroika die bis dahin faktisch blinde Freundschaft Moskaus verloren zu haben, leitete er eine vorsichtige Annäherung an den Westen ein, die mit der bevorstehenden Damaskus-Visite des amerikanischen Außenministers James Baker ihren vorläufigen Höhepunkt findet. Da sein ursprüngliches Konzept der strategischen Parität mit Israel angesichts der Veränderungen in der Sowjetunion und in Osteuropa als gescheitert gelten muss, sucht der syrische Staatspräsident mit seiner Annäherung an die USA nunmehr das diplomatische Gleichgewicht zum jüdischen Staat herzustellen. Und als bisher substanziellste Vorleistung auf diese Neuorientierung seiner Politik hat er die syrische Beteiligung an der multinationalen Streitmacht zum Schutze Saudi-Arabiens erbracht. 1200 syrische Elitesoldaten stehen dort Seite an Seite mit ihren amerikanischen und ägyptischen Waffenbrüdern, um das Wahhabitenkönigreich gegen angebliche Aggressionsabsichten des irakischen Assad-Rivalen Saddam Hussein zu verteidigen. Diese eindeutige, wenngleich nur symbolische Parteinahme ist von Washington bisher zwar noch nicht voll honoriert worden, denn noch immer steht Syrien auf der Liste jener Länder, die im State Department als Drahtzieher des internationalen Terrorismus gelten. Schon jetzt aber steht fest, dass Assad bei seinem amerikanischen Gast Verständnis für sein Argument finden wird, im Zuge der Kuwait-Krise auch die Lösung des Palästina-Problems und damit der Golan-Frage in Angriff zu nehmen, wenn der irakischen Propaganda der Boden entzogen und eine Beruhigung der aufgeputschten arabischen Massen erreicht werden soll. Es wäre verfrüht, Damaskus zum gegenwärtigen Zeitpunkt dem pro-amerikanischen Lager in der arabischen Welt zurechnen zu wollen. Ohne Zweifel aber hat der Konfrontationsstaat Syrien durch seine Beteiligung an der multinationalen Golffeuerwehr der amerikanischen Intervention in Saudi-Arabien eine Art panarabischer Legitimation gegeben. drei Ergebnisse verspricht sich Assad von seinem Engagement im Wüstensand des Wahhabitenkönigreiches. Erstens die Ausschaltung seines Feindes Saddam Hussein.